Eine schleichende Flut ist nichts gegen die Wassermassen eines Tsunamis, wie man ihn in der angekündigten Adaption von Frank Schätzings Roman »Der Schwarm« von 2004 als Serie sehen wird. Und auch hier ist die Ursache letztlich eine ganz andere. Es fehlen visuelle Schlüsselmotive, also starke Bilder, welche die große Katastrophe in eindrückliche Szenen gießen können. Langsam vor sich hinschmelzende Gletscher, aussterbende Arten und versinkende Inselstaaten liefern diese nicht. Zumal Klima-Weltuntergänge in dieselbe emotionale Kerbe schlagen, wie seit jeher die Beschwörung der Apokalypse als schriller Dauerton seit der schwarzen Romantik. So formuliert es die Literaturwissenschaftlerin Eva Horn in »Zukunft als Katastrophe« von 2014. Wir tragen einen Speicher kollektiver, zeitspezifischer, massenkulturell verfügbarer Bilder von Katastrophen in uns, doch deren Ursachen sind uns letztlich egal. Horn fordert von Film und Buch, die katastrophale Zukunft als Gegenwart darzustellen. Doch schlägt sich die Literatur dabei besser als das Kino? Nutzt sie ihre angebliche Überlegenheit in Sachen Komplexität und ihre Unabhängigkeit von starken Bildern? Wer Klimaromane wie Ian McEwan's Solar von 2010 liest, eine in satirische, kippende Abrechnung mit dem alten weißen Naturwissenschaftler, der die Brisanz der Lage für die eigene Karriere nutzt, stellt fest, dass auch hier die menschengemachte Klimakrise nur zum Steigbügelhalter altbekannter dramatischer Narrative dient. Oder dass er gar wie im Falle von Michael Crichton als angebliche wissenschaftliche Chimäre dekonstruiert werden soll. Immerhin Maya Lundes Trilogie »Die Geschichte der Bienen«, »Die Geschichte des Wassers«, »Die Letzten ihrer Art« kann als Beispiel einer Literatur dienen, die die ökologische Katastrophe erfolgreich in Romanen verarbeitet. Der indische Schriftsteller Amitav Ghosh hat in seinem Essay »Die große Verblendung«, »Der Klimawandel als das Undenkbare« von 2017 dargelegt, inwiefern die Abspaltung der Science-Fiction von der Hochliteratur, letztere von der Auseinandersetzung mit naturwissenschaftlichen Zukunftsfragen befreite. Der Topos der Natur blieb demnach allein den Wissenschaften und ihrem literarischen Genre der Science-Fiction überlassen. So landen Romane, die von der Zukunft erzählen, in der Nische. Diese dünkelhafte Genrehygiene ist bis heute in Literatur und Kino zu beobachten. Dabei liegen die Verbindungen zwischen bedrohlicher Realität und fantastischer Fiktion viel näher, als man zunächst denkt. Michael Mann, einer der einflussreichsten und meistgehassten Klimaforscher der USA, antwortete auf die Frage, was eine gute Metapher für seinen Kampf sei, überraschenderweise mit »Der Herr der Ringe« von 1954-55. Für Mann sind Gut und Böse so klar verteilt wie in Mordor. Die Wissenschaftlerinnen entsprechen Gandalf, die Schreckensherrschaft Saurons mit ihrer industriellen Verwüstung fruchtbarer Landstriche und dem ewigen Feuer, das die Lebewesen knechtet, kann als kapitalismuskritischer Kommentar auf ein erstes Zeitalter entfesselter Umweltverschmutzung gelesen werden, wenn sich die reale Klimakrise doch nur so einfach erzählen ließe.